dejó de la mancha. Mancha no tiene ninguna, pero tiene una manchega, más bonitas que la luna, más bonitas que la luna. Madrid dejó de la mancha. A la mancha manchega, que hay mucho vino, mucho pan, mucho aceite, mucho tocino. Y si vas a la mancha, no te alborotes, porque vas a la tierra de Don Quijote. Fürchte dich nicht, wenn du in die Mancha kommst, denn dies ist das Land Don Quixotes, heißt es in einem Volkslied. Es gibt Wein, Brot, Speck und Olivenöl. Alles, was du zum Leben brauchst. Und Wind. Brennend heiß im Sommer, wenn das Thermometer weit über 40 Grad klettert, eisig kalt im Winter. Er rauscht und pfeift und heult, und wenn Wolken aufkommen sind, unwirtliche Gegend. 9 Monate Sommer, 3 Monate Winter. Mittags kommen die Japaner. Heute sind es 3 Busse, rund 150 Personen. Sie werden durch den blau-weiß gekalkten Innenhof der Venta de Quixote geschleust. Der Gasthof liegt in Puerto Lápice, eine Autostunde südlich von Madrid. Vorbei an schattigen Laubengängen geht es zu einer blechernen Skulptur. Sie stellt einen spindeldürren, spitzbärtigen Mann dar. In einer Hand hält er eine Lanze, neben ihm liegt eine Ritterrüstung. Kameras klicken. Gegenseitig lichten sich die Touristen neben Don Quixote ab. Im 17. Jahrhundert, als Miguel de Cervantes den Don Quixote schrieb, war Puerto Lápice eine Ansammlung von Gasthöfen, gelegen am Camino Real, der Landstraße zwischen Madrid und Andalusien. Cervantisten sagen, in Puerto Lápice habe der Dichter jene Episode angesiedelt, in der sich Don Quixote von einem Kneipenwirt, den er für einen Burgherrn hält, zum Ritter schlagen lässt. Heute ist die Venta de Quixote der einzig übrig gebliebene Gasthof des Ortes und eine Mischung aus Schenke und Museum. Bis vor kurzem hatten sie sogar einen Sancho Panza, der jeden Mittag an einem der Tische zwischen den haushohen Weinfässern saß. Schöne Fotomotive waren das, sagt José Luis Igoburu, dem die Venta gehört. Leider ist dieser Sancho kürzlich gestorben und einen Nachfolger hat José Luis bisher nicht gefunden. Ein neuer Reisebus ist angekommen, diesmal mit Engländern. Weil alle Kellner beschäftigt sind, führt José Luis die Gäste persönlich über den Hof und zu ihren Tischen. Später werden noch eine schwedische und eine französische Gruppe erwartet. Me ha dicho usted la palabra buen negocio. Es un negocio, no cabe duda, que ganó un dinero. Naja, das ist ein Geschäft, keine Frage. Und ich verdiene etwas damit, sonst müsste ich schließen. Aber das ist kein normales Restaurant. Alle 2 Jahre muss das Dach komplett erneuert werden, weil sich Vögel darin einnisten und es beschädigen. Wir haben einen großen Innenhof, der muss täglich gefegt werden. Die Erdziegel im Restaurant muss man regelmäßig bohnen. Ich beschäftige 17 Leute. Die Erhaltung des Gebäudes ist sehr teuer. In der Mancha ist Don Quixote allgegenwärtig. In Puerto Lápice firmiert selbst das örtliche Bordell als Club Dulcinea, benannt nach seiner Angebeteten. In jedem Dorf gibt es ein Museum mit ausländischen Werkausgaben. Der Don Quixote ist nach der Bibel das meist übersetzte Buch der Welt. Die Windmühlen auf einem Hügel über Campo de Criptana sollen jene sein, gegen die Cervantes seinen Helden kämpfen ließ. In El Toboso beherbergt das ehemalige Wohnhaus einer Frau, die das Vorbild für die Dulcinea gewesen sein soll, heute ein Museum. Die Landschaft ist spröde, karg, flach. Hier werden Wein, Oliven, Weizen und Safran angebaut. Zwischen den Feldern grasen Schafe. Man bekommt den Eindruck, die Zeit sei stehen geblieben. Die Orte wirken ausgestorben. Auf den Straßen sieht man nur selten jemand. Die Fensterläden sind verrammelt. Im Sommer gegen die unerträgliche Hitze, im Winter gegen den schneidenden Wind. Vor jedem Dorf steht ein Schild mit den ersten Worten des Romans. En un lugar de la Mancha, an einem Orte der Mancha. Nur Villanueva, Hier ist das un gegen den bestimmten Artikel el ausgetauscht worden. Este es el lugar de la Balcha, este bellísimo pueblo. Ist der Ort Cueva de los Infantes. Das hat eine Untersuchung der Universität von Alcalá de Henares ergeben. Vor 2 Jahren hat sich eine Gruppe von Professoren zusammengetan und für eine interdisziplinäre Studie zahlreiche Daten verglichen. Naja, sie kamen zum Ergebnis, dass Villanueva de los Infantes jener Ort ist, um den Miguel Cervantes vor 400 Jahren in seinem Buch so ein Geheimnis machte. Natürlich sind wir nun sehr stolz. Mariano Sabino, der Bürgermeister von Infantes, wie das Städtchen der Kürze halber genannt wird, ist bester Laune. 2 Kamerateams haben sich in der örtlichen Bibliothek eingefunden und ein paar Zeitungsreporter. An einem Tisch schreibt José Valverde, der Sekretär für Erziehung der autonomen Region Castilla-La Mancha, das Sonett aus dem 11. Kapitel ab. Ja, du liebtest mich, und ich weiß es. Wenn dein Mund auch schweigsam blieb, deine Augen selbst, sie sprachen, stumme Zungen der Liebe. Die Abschrift ist Sabinos Idee. Kaum war Infantes als jener Ort identifiziert, von dem Don Quixote zu seinen Abenteuern aufbrach, nach mathematischer Berechnung aufgrund der mutmaßlichen Geschwindigkeit von Don Quixotes Klepper Rosinante und den wenigen geografischen und zeitlichen Angaben im Buch, rief er die Aktion ins Leben. Geschrieben wird auf Pergament, mit Tinte und Federkiel, von Bürgern des Städtchens und von Prominenten wie Filmregisseur Pedro Almodóvar und Regierungschef José Luis Zapatero, ein großer Freund Don Quixotes. In seiner Freizeit liest Sabino den Don Quixote zum 3. Mal, um für Cervantes-Jahr gewappnet zu sein und weil es in einem Werk wie diesem immer etwas Neues zu entdecken gibt. Ich mag vor allem die Dialoge zwischen Don Quixote und Sancho. Aber natürlich gefallen mir auch die lustigen Passagen. Der Kampf gegen die Windmühlen oder gegen die Schafherde. Nach La Mancha kam der Fortschritt immer etwas später. Noch heute scheint das moderne Spanien weit entfernt zu sein. Im 15. Jahrhundert breitete sich aber von hier die Reconquista aus, die Wiedereroberung der Halbinsel von den Mauren. Und Quevedo und Lope de Vega, neben Cervantes die klassischen spanischen Dichter, haben hier gelebt. Mariano Sabino träumt von einem neuen Kulturtourismus. Infantes soll ein Museum bekommen. Die ausländischen Botschaften hat er mit der Bitte angeschrieben, ihm Ausgaben des Don Quixote in ihren Landessprachen zu schicken. Und wie sein sozialistischer Parteifreund Zapatero begreift er den Roman als Leitfaden. Podríamos decir el núcleo que son Don Quijote y Sancho viene a representar indudablemente con esas notas de humor. Man kann sagen, dass Don Quixote und Sancho den spanischen Nationalcharakter repräsentieren, inklusive des Humors. Der Spanier ist eine Mischung aus beiden Charakteren. Tief in seinem Innern ist er ein Idealist. Er hat Gemeinsinn und will soziale Gerechtigkeit verwirklicht sehen. Für diese Werte steht Don Quixote. Auf der anderen Seite verkörpert Sancho eine Art Materialismus. Das ist es, was das Buch lehrt. Man muss für seine Überzeugungen kämpfen, ohne die Bodenhaftung zu verlieren. Anders gesagt, wir alle brauchen Visionen, auch die Regierung. Aber man darf die eigenen Möglichkeiten nicht überschätzen. Periki, ein rundlicher Mann mit schütterem Haar und weißem 3-Tage-Bart, ist der Friseur von Argamasilla de Alba. Sein Salon ist so klein, dass nur für einen Friseurstuhl Platz ist. An der Wand hängt ein Plakat des lokalen Fußballclubs, des Cervantes CF. Gegenüber eine kupferne Schüssel, die sie Barbiere einst zum Rasieren verwendeten. Don Quixote trug so ein Becken auf dem Kopf. Er hielt es für den Helm der Sagenfigur Mambrin. Der Obsthändler von Argamasilla hat sich auf dem Friseurstuhl niedergelassen. Bevor Periki mit der Arbeit beginnt, unterhält er sich mit seinem Kunden über Fußball. Nach 3 Niederlagen in Folge hat der Cervantes CF den Trainer entlassen. Schlimme Sache, sagt Periqui. Wir sind doch nicht Real Madrid. Er greift zur Schere. Wie immer? Periqui heißt mit bürgerlichem Namen Pedro Serrano. Eigentlich ist er Barbier. Als er sein Handwerk vor 40 Jahren lernte, gab es in Argamasilia keine Männerfriseure. Bart und Haare wurden nicht geschnitten, sondern gestutzt. Man trug das Haar militärisch kurz, den Nacken ausrasiert. Periqui ist verheiratet und hat 2 Kinder. Der Sohn lebt in Alicante, die Tochter in Madrid. Beide haben studiert. In La Mancha gibt es kaum qualifizierte Arbeit. Wie alle wollte ich in meiner Jugend weggehen. Ich war auf dem Sprung, zusammen mit einem Mädchen. Sie war Friseuse. Wir wollten nach Palma de Mallorca und danach auf Kreuzfahrtschiffen arbeiten. Aber dann hatte mein Lehrmeister eine Thrombose und konnte nicht mehr arbeiten. Er fragte mich, ob ich das Geschäft übernehmen wolle. Und hier bin ich. Ein hagerer Mann mit Spitzbart und zerfurchter Stirn betritt den Salon. José Luis Fernandez, der Getränkehändler. In Argamasilia heißt das Lieferant. Seine Kunden, die seine Freunde sind, bestellen. José Luis bringt ihnen Bier, Wasser oder Wein ins Haus. Auch außerhalb der Geschäftszeiten. Der Obsthändler hält es ebenso. Auch Periqui ist immer für seine Freunde da. Ist der Salon mal geschlossen, klingeln sie an seiner Haustür oder rufen ihn auf dem Handy an. José Luis nimmt die Barbierschüssel von der Wand, setzt sie sich auf den Kopf und deklamiert. Der Auftakt zum Abenteuer mit den Windmühlen. Dort siehst du, Freund Panza, wie 30 Riesen oder noch etliche mehr zum Vorschein kommen. Mit denen denke ich zu fechten und ihnen allen das Leben zu nehmen. Que lo suelen tener algunos de casi 2 leguas. Mire, señor, que aquellos que allí parecen no son gigantes. Argamasilia de Alba galt vor dem Gutachten der Universität von Alcalá de Henares unbestritten als Wiege des Ritters von der traurigen Gestalt. Hier lebte Rodrigo de Pacheco, ein verrückter Adliger, dessen Bild in der trutzigen Kirche hängt. Er gilt als Vorbild für Miguel de Cervantes. In einem Ort der Mancha, an dessen Namen ich mich nicht erinnern will. So beginnt das Buch. In Argamasilia saß Cervantes, als er noch Steuereintreiber war, wegen finanzieller Unregelmäßigkeiten im Kerker, der Cueva de Medrano. Gibt es einen triftigeren Grund, den Namen eines Ortes absichtlich zu vergessen? Listo. Fertig. Der Obsthändler nickt anerkennend. Haar und Bart sind auf halbe Streichholzlänge gekürzt. Kein eleganter Schnitt, aber akkurat. Im Rausgehen baut er sich vor José Luis auf und zitiert aus einem Sonett, das Cervantes der Sagenfigur des rasenden Roland zugeschrieben hat. Obschon du den Verstand wie ich verloren, kann ich dir gleich nicht sein. Das Weltall schätzt weit höher deinen Ruf und deine Taten. In keinem Ort der Mancha ist Don Quixote so präsent wie in Argamasilia. Die Straßen sind nach den Romanfiguren benannt. Jedes Jahr am 23. April, dem Todestag Cervantes und in Spanien gleichzeitig der Tag des Buches, werden Szenen aus dem Roman im Rahmen einer Straßenprozession aufgeführt. Mit José Luis als Don Quixote und Periqui in der Rolle des Sancho. A mí, Sancho, pues si es que me gusta todo porque soy yo. Pues yo soy una persona, creo que amable, sincera, un poco tontorrón. Pero muy amigo de mis amigos y sobre todo respetuoso con mis señores. An Sancho gefällt mir alles. Ich bin Sancho. Bin ein netter Kerl, glaube ich wenigstens. Mein guter Freund, ein bisschen beschränkt und vor allem respektvoll gegenüber meinem Herrn. En cierto momento dice todo lo que yo imagino, pienso que es verdad. Y sobre todo es el sentido de la justicia. Es lo que más me llama la atención de Don Quijote. Don Quijote sagt einmal: Alles, was ich mir vorstelle, ist wahr. Aber vor allem gefällt mir sein Gerechtigkeitssinn. Don Quixote als Freiheitskämpfer. So sehen Sie ihn hier. Wie er den jungen Schäfer vor den Prügeln des Bauern rettet. Für den Augenblick, denn kaum ist der Ritter weitergezogen, verabreicht der Bauer dem Knaben die doppelte Ration. wie er die Gefangenen befreit, weil kein Mensch einen anderen in Fesseln legen soll, nur um anschließend vom größten Schurken ausgeraubt zu werden. Man kann das nur aus der Zeit begreifen. Als Cervantes das Buch schrieb, wütete die Inquisition. Nur in der Maske des Narren, der die Außenwelt nicht akzeptiert und vergeblich gegen sie ankämpft, war es möglich, kühne Gedanken zu formulieren. José Luis ist an der Reihe. Das Übliche, mi señor? Fragt Periqui. Er arbeitet langsam. Wer zu ihm kommt, hat keine Eile. Nur mit der Schere. So hat er es gelernt. Und nur nach dem Auge, ohne das Haar über den Kamm zu schneiden. Dabei werfen sich die beiden Dialogfetzen zu. Wenn man ihnen so zuhört, verschwimmen Realität und Fiktion. Vielleicht war das alles doch keine Erfindung von Miguel de Cervantes. Pues depende de la imaginación de cada uno. Para mí siguen existiendo. Incluso te diría más, hacen falta más Quijotes, porque hay muchísimos en Tuerto Genderezar. Alles eine Frage der Vorstellung. Für mich existiert er weiter. Wir brauchen Quijotes, weil es so viel Ungerechtigkeit auf der Welt gibt. Die Cueva de Medrano, der ehemalige Kerker, ist heute das Kulturzentrum von Argamasilla. Der Saal, in dem die größeren Veranstaltungen stattfinden, hat den Charme eines Konferenzraums. Neonröhren sorgen für kaltes Licht. Die Wände sind kahl. Den Boden bedeckt ein grauer Teppichboden. Über 200 Personen haben sich eingefunden. Frauen und Männer aller Altersgruppen. Manche sind mit ihren Kindern gekommen. Den meisten bleiben nur Stehplätze. Die wenigen Klappstühle sind längst besetzt. Auf dem Podium steht ein Philologieprofessor aus Madrid. Er referiert über Don Quixote in der lateinamerikanischen Literatur. Seine These, ohne Cervantes wären Borges, Garcia Marquez und Fuentes überhaupt nicht denkbar. Ein trockenes Thema, alles andere als spritzig vorgetragen. Aber die Zuhörer lauschen aufmerksam. Auch Pilar Serrano, die Veranstalterin dieses Abends. Die zierliche Frau mit dem brünetten Pagenkopf sitzt neben dem Professor. Sie hört mit geschlossenen Augen zu. Immer wieder nickt sie zustimmend, wenn der Philologe von den Spuren des Ritters von der traurigen Gestalt in aktuellen Werken spricht. Später am Abend in der Bar gegenüber der Kirche bestellt Pilar ein Bier. Dazu Chipirones und Boquerones, frittierten Tintenfisch und eingelegte Sardellen. Pilar Serrano ist Generalsekretärin der Akademiker von Argamasilla. Der Name der Gruppe geht auf Cervantes zurück. Die Autoren der Ritterromane der damaligen Zeit fügten ihren Werken Sonette auf ihre Protagonisten bei, die sie bei anderen Dichtern bestellten. Cervantes verspottete diesen Brauch, indem er die Sonette selbst verfasste und sie Kunstfiguren mit lustigen Namen zuschrieb. Den Academicus de Argamasilla. Das que, por ejemplo, el Tiquitos dicen que posiblemente fuera el cura o el sacristán. Cervantisten sagen, dass Tiquitoc zum Beispiel der Priester oder Küster war, wegen des Klangs der Glocken. Tellerlecker nannte man Leute, die in wohlhabenden Häusern ausgehalten wurden. Sie waren weder Adlige noch Vasallen. Der Schwarzaffe war wohl ein besonders hässlicher Mensch. Und mit Teufelsfratz könnte jemand gemeint sein, der in Verbindung zur Inquisition stand. Die Vereinigung der Akademiker von Argamasilla wurde 1905 zur 300-Jahr-Feier des Buchs gegründet. Während der Franco-Diktatur war sie verboten. Ein Mitglied hatte eine Petition zugunsten eines Dissidenten unterschrieben. Als Spanien zur Demokratie zurückkehrt, kommen auch die Akademikos wieder zusammen. Ein Dutzend Männer in den besten Jahren und Pilar Serrano, damals in ihren 20ern, eine junge Frau, die geschliffen formulierte, wild gestikulierend sprach und sich wie nur wenige in der Welt des Don Quixote auskannte. Sie wurde zur Generalsekretärin der Akademikos gewählt. Pilar schüttelt den Kopf, dass man damals so viel Vertrauen in sie gesetzt hat. In den 70er Jahren waren die Geschlechterrollen noch klar umrissen. Auch heute erkennt man sie noch. In der Bar ist Pilar die einzige Frau. Sie schlägt einen Faltblock auf, das Programm der nächsten Monate. Eine Radtouristikfahrt auf den Spuren des Ritters. Eine Ausstellung mit dem Titel Dalí und Quixote. Und ein Juicio Crítico stehen auf dem Programm. Im Rahmen von kritischen Gerichtsverfahren werden Ehrenakademiker aufgenommen. Sie müssen ein Referat halten. Dann folgt der Klamauk. Hat sich der Angeklagte eines Vergehens schuldig gemacht, das einen symbolischen Aufenthalt im Kerker notwendig macht? Die Liste der Ehrenakademiker ist illuster. Zuletzt wurden der peruanische Schriftsteller Mario Vargas Llosa aufgenommen und Daniel Eisenberg, einer der führenden Cervantes-Kenner. Lo acusaron con el humor español naturalmente de que a quien se le ocurría pedir un café con leche con boquerones en vinagre. Sie beschuldigten ihn natürlich mit typisch spanischem Humor, eingelegte Sardellen zum Milchkaffee bestellt zu haben. Den Witz verstehen nur Spanier, alle anderen finden das seltsam. Kaffee und Sardellen, das ist einfach unmöglich. Oder er wurde beschuldigt, ein Brötchen mit Brot bestellt zu haben. Das gibt's doch nicht. Man legt kein Brot zwischen die Hälften eines Brötchens. Das Publikum hat sich köstlich amüsiert. Natürlich haben wir Professor Eisenberg verurteilt. Wie Periki ist Pilar nie aus Argamasilia herausgekommen. Selbst in den 80er Jahren, als die jungen Leute in Massen flohen, weil es hier keine Arbeit gab, war das für sie kein Thema. Heute reicht der Speckgürtel Madrids bis fast an die Mancha heran. Vor allem Textilfabriken siedeln sich hier an. Argamasilia ist Heimat, sagt Pilar. Sie ist verheiratet, hat zwei erwachsene Kinder und betreibt eine kleine Versicherungsagentur. Pilar kann stundenlang über den Don Quixote erzählen. Über die politische Dimension und die menschliche. Über Liebe, Freiheit und Treue. Für sie ist jedes Wort im Roman eine Lektion. Immer wieder liest sie einzelne Kapitel noch einmal. Natürlich hat sie auch jenen Untersuchungsbericht verschlungen, der Infantes zum Ausgangspunkt der Abenteuer des Ritters von der traurigen Gestalt bestimmt. Mit Grausen, nicht nur, weil sie Lokalpatriotin ist. Man kann doch keine mathematischen Modelle auf einen Roman anwenden. Außerdem hat mir die Einleitung nicht gefallen. Vergesst Argamasilla de Alba. So kann man doch nicht miteinander umgehen. Don Quixote gehört uns allen. Darauf waren wir in La Mancha immer stolz. Bei Cinco Casas, einem Weiler, der längst aus mehr als nur 5 Häusern besteht, siedeln Cervantisten das Abenteuer mit dem jungen Schäfer an. Und hier führt Angel noch heute seine Schafherde an der Hauptstraße entlang. Seine Haare über dem Wetter gegerbten Gesicht werden langsam grau. Zum Schutz gegen den Wind verkriecht er sich in seiner Jacke. Autos kommen hier selten vorbei. Nichts ist zu hören, außer dem Blöken der Schafe und den Rufen, mit denen Angel seine beiden Hunde dirigiert. Ein Schaf geht zu nah an der Straße. Er schnalzt mit der Zunge und sofort treiben die Hunde es in die Herde zurück. Angel ist der Spross einer Schäferdynastie, ebenso wie seine Frau. Die Zucht wurde vom Vater auf den ältesten Sohn übergeben, solange es zurückverfolgen kann. Auch seine Brüder und Schwestern haben in Schäferfamilien eingeheiratet. Angel hat 2 Herden. Die andere weidet am Castillo de Peñarroya, einer alten Burgruine. Dort hat er heute Morgen nach dem Rechten gesehen. Mittags hat er sich um die Jung- und Muttertiere auf dem Hof gekümmert. Nun treibt er diese Herde zu einem Pferch 4 Kilometer entfernt. Die Schafzucht ist ein hartes Brot. Kaum Freizeit, wenig Einnahmen. Aber klagen? No les va a faltar de comer ni de cenar. Man hat genug zu essen, auch abends. Und es bleibt einem auch etwas für den nächsten Tag, wenn die Schafe ordentlich futtern. Sind die Schafe satt, leidet der Hirte keinen Mangel. Als erstes müssen wir uns immer um die Schafe kümmern. Ihnen gilt immer unser erster Blick. Denn was wären wir ohne sie? Auch Angel hat Don Quixote gelesen. Zum ersten Mal in der Schule, später nochmal. Und er hat sich darin wiedererkannt. Vielleicht ist das die große Qualität des Buchs. Die Menschen darin sind aus Fleisch und Blut. Menschen vom Land. Einfach, ehrlich, nicht immer auf der Sonnenseite des Lebens. Angel blickt sich um. Er liebt diese Landschaft. Jeden Strauch und jeden Stein. Aber er sieht auch, dass seine Lebensweise der Vergangenheit angehört. Als er den Hof seines Vaters übernahm, hat er ihn komplett modernisiert. Dafür musste er Schulden machen, die er 20 Jahre lang abgestottert hat. Nun sind die Geräte und Maschinen veraltet. Vieles muss erneuert werden. Er weiß nicht, wie sich sein Sohn entscheiden wird, wenn Angel ihm den Hof in ein paar Jahren übergeben will. El campo para mí lo significa todo. Yo donde no podría vivir sería en la ciudad. Das Land bedeutet alles für mich. Ich könnte nie in der Stadt leben. Wenn ich morgen mit der Schafzucht aufhören müsste, weggehen würde ich nie. Das Land ist die beste Schule, besser als alles andere. Es lehrt dich alles, was du brauchst. Aber die Leute fliehen von hier, weil das Leben so karg ist. Angel muss weiter, wenn er den Pferch vor Sonnenuntergang erreichen will. Ein Pfiff. Die Hunde sind bei Fuß. Ein Fingerzeig. Schon haben sie die Schafe zusammengetrieben. Angel schiebt das Stirnband über die Ohren und zieht den Jackenkragen noch ein bisschen höher. Wer einmal in La Mancha war, ist eingeladen, wiederzukommen. Manchmal fühlen wir Manchegos uns ein wenig betrogen, aber wir verlieren nie den Glauben an das Gute. Don Quixotes Heimat. Flora Jörgens und Tom Noga waren unterwegs in La Mancha. Die Texte und Übersetzungen sprachen Katja Bürkle, Susanna Fernandes-Genebra, Bernd Knann, Matthias Christian Rehl, Elmar Roloff und Frank Stöckle. Realisation Tobias Krebs.